lebte nie draußen in Tupac. Nie gebunkert die Maus meiner Mutter. War mit Opa am Bau, klaut den Kupfer. Glaub's oder nicht, Mann, du Sohn einer Puta. Nie alleine, nicht eine Sekunde. Schlägerei, bin bereit für die Truppe. Komm, wenn sein muss, zum Streit mit der Bumme. Doch hoffe weiter, sie bleibt in der Truhe. Kriminelle, ich und meine Jungs, so wie du sie nennst. Ein paar machen Para mit Weed, andere machen Musik. Und fast alle meine Boss, der sind Hooligans. Bin auf Foodische Hochzeit im Gucci Hemd. Gruß an Matten im Knast, viel Kraft, hör mir draußen, verpasst du nichts. Hab früh gelernt, nimm dir was du willst. Ob legal oder nicht, kein Plan, bin für sie ein Krimineller, Krimineller. Falscher Ort, aber richtiger Zeitpunkt. Mama sieht mein Gesicht in der Zeitung. Und sie nennt mich Krimineller, Krimineller. Fahr mit Joint über Rot ohne Führerschein. Hab beschlossen, bis zum Tod bleib ich immer ein. Krimineller, hab ein Zelt voller Pflanzen im Keller. Mit Ablaufsystem und Bewässerungsanlage, weil so geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Such ein Stift, schnapp ein Hit, bring ihn raus. Lieber Faust ins Gesicht als ein Stich in den Bauch. Mein Auto verboten, der TÜV ist gekauft. Wer hat damit ein Problem, nimm einen Strick, häng dich auf. Ich nehm meinen Weg, geh du deinen Weg. Ich hab wieder frei, sprach die Sterne am Glänzen. Bin immer straight und du keinen Weg. Doch wenn es sein muss, komm her, lass uns kämpfen. Dreh einfach unten mit Maxwell und John. Sind doch noch jung, war ein Action und so. Schlagen Frauen nur beim Sex, wenn sie wollen. Blauer Fleck, das war echt nicht so doll. Ein Krimineller, Krimineller. Falscher Ort, aber richtiger Zeitpunkt. Mama sieht mein Gesicht in der Zeitung. Und sie nennt mich Krimineller, Krimineller. Fahr mit Joint über Rot ohne Führerschein. Hab beschlossen, bis zum Tod werd ich immer ein. Ich hab mir dieselbe Luft und unser Blut hat dieselbe Farbe. Nur meine Probleme sind bisschen andere und mein Umfeld spiegelt die Straße. Aber wer bist du, dass du denkst, du kennst mich? Nur weil irgendjemand irgendwas erzählt hat oder weil die Presse wieder Kerle spuckt. Ja, ja, als gäbe es kein anderes Thema. Wir brauchen keine Kraft, wir regeln das selber. Und die Gelder gehen brav an die Steuer. Man sagt, was du willst, doch wir helfen der Straße. Denn ich fütter fast über 100 Mäuler. In unserem Backstage 30 Jahre Knast. Doch jeder Song gibt meinen Fans neue Kraft. Und auch wenn mein Haus in den Wichser nicht passt, bin ich nicht so wie sie, Gott sei Dank, doch sie sagen, ich will.